Sie haben gesagt, dass Sie kennen keine Definition des Glücks. Ich habe mal eine fast mathematische Formel erfahren. Das heißt, also, wenn Zielerwartung kleiner ist als Zielerfüllung, das wäre mathematische Formel für Glück. Also wenn ich mehr bekomme, als ich mir vorgenommen oder erwartet habe. Dann haben Sie eine sehr weise Auffassung vom Glück und ich gratuliere Ihnen. Warum sind Sie Gegner der Psychoanalyse? Ich bin nicht Gegner der Psychoanalyse. Ich bin nebenbei bemerkt in Zürich ausgebildeter Junganalytiker. Ich bin nicht Gegner der Psychoanalyse. Ich bin nur der Gegner einer Auffassung, die glaubt, dass die menschliche Wirklichkeit oder irgendeine andere Wirklichkeit ein für alle Mal von einer bestimmten Schule her voll erfasst ist und daher jede andere Schule eo ipso falsch ist. Ich bin gegen die Auffassung, dass das Ziel der Wissenschaft sei, die Wahrheit zu entdecken, was heute noch weitgehend geglaubt wird. Das Ziel der Wissenschaft ist nicht die Entdeckung der Wahrheit. Das Ziel der Wissenschaft kann nur sein, immer bessere Methoden zur Erreichung bestimmter Zwecke, die allgemein nützlich sein sollen, so Gott will, zu finden. Meines Erachtens kann die Aufgabe der Wissenschaft nur Effizienz, also Wirksamkeit, niemals aber Wahrheit, die Entdeckung der Wahrheit sein. Ich möchte Sie nur fragen, was für Lebensanschauung haben Sie? Ist das Paradoxe zwischen Wissenschaft und Wirklichkeit überhaupt notwendig, um Erfahrung daraus zu machen? Könnten Sie das etwas näher noch erläutern, bitte? Das Paradox zwischen der Wissenschaft und der Wirklichkeit, oder? Was wir überhaupt als Wahrheit bezeichnen. Können Sie daraus einen Schluss finden? Kann ich daraus einen Schluss finden, aus dieser Tatsache? Ja, ich glaube, dass, leider bin ich nicht so weise, aber ich glaube, wem es gelänge, ganz konsequent, tagtäglich, jede Minute, sich dessen bewusst zu sein, dass unsere Welt, unsere Wirklichkeit von uns selbst geschaffen ist, dass der Betreffende ein ganz ungewöhnlicher Mensch wäre. Erstens wäre er frei, denn er wüsste, dass er seine Wirklichkeit selbst geschaffen hat und sie auch jederzeit anders schaffen kann. Zweitens wäre er im tiefsten ethischen Sinn verantwortlich. Denn wenn ich der Architekt meiner eigenen Wirklichkeit bin, dann steht mir die bequeme Abschiebung von Schuld an andere Menschen oder Umstände nicht mehr offen. Und drittens wäre dieser Mensch tolerant. Denn er würde den anderen zubilligen müssen, was er für sich in Anspruch nimmt, nämlich der Schöpfer seiner eigenen Wissenschaft zu sein. Das Problem, das sich dann ergibt, freilich scheint, ist mir bisher vollkommen unlösbar und das ist das, was Karl Popper schon erwähnte, nämlich, was macht die Toleranz gegenüber der Intoleranz, ohne selbst intolerant zu werden? Darüber, meine Damen und Herren, habe ich leider keine Antwort.